Münztelefon super billig ab 5 Cent telefonieren, Sanderstraße 6 an Radio Akure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine halb gefüllte Wasserflasche mit der Aufschrift Silberquelle, Quelle Tirols, still natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure. Die Mittelpunkt-Gaststätte in unmittelbarer Nähe hat leider noch nicht geöffnet, sodass ich heute keine aktuellen Tagesangebote vorlesen kann. Ansonsten hier in der Sanderstraße 6 keine besonderen Vorkommnisse. Bye.